Abschnitt 27 von Andersens Märchen Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen, übersetzt von Guido Höller. Des Paten Bilderbuch Teil 2. Fanfaren ertönen, höre Pauken und Trompeten, in reichen Kleidern von Samt und Seide und mit wehenden Fahnen kommen auf goldverbrämten Pferden die adligen Herren. Sie reiten nach dem alten Markt. Gibt es dort Turnier und Spiel nach gewohnter Sitte? Bürger und Bauer im besten Staate streben auch dorthin. Was gibt es zu sehen? Ist dort ein Scheiterhaufen gebaut, um papistische Bilder zu verbrennen, oder steht der Büttel dort, wie er bei Schleckhecks Scheiterhaufen stand? Der König, der Landesherr, ist lutherisch, das soll erkannt, gefeiert und verkündet werden. Hochvornehme Frauen und adlige Jungfrauen sitzen mit hohem Kragen und Perlenhauben vor den offenen Fenstern und sehen auf all die Pracht. Auf ausgebreiteten Kleidern unter einem Thronhimmel sitzt in altgewohnter Tracht der Reichsrat neben dem Thron des Königs. Der König schweigt. Nun wird in dänischer Sprache sein Wille, des Reichsrats Wille, verlesen. Bürger und Bauer erhalten strenge Worte, strafende Worte für all den Widerstand, den sie dem hohen Adel geleistet hatten. Demut bleibt dem Bürger, Knechtschaft wurde dem Bauern. Nun ertönten Worte der Verbannung für die Bischöfe des Landes. Ihre Macht ist vorbei, alle Klöster und Kirchengüter werden dem König und dem Adel vorbehalten. Da war Hochmut und Hass, da war Prunk und Jammer. Arme Vögel kommen schwebend, kommen bebend, reiche Vögel kommen saufend, kommen brausend. Die Zeit des Wandels hat schwere Wolken, aber auch Sonnenschein. Er leuchtete aus dem Sitz der Gelehrsamkeit, aus dem Heim der Studenten, und die Namen leuchteten bis in unsere Zeit hinein. Hans Tausen, der Sohn eines armen Schmiedes aus Fünen. Aus Birkende, der Stadt, flog über Dänemark der Name eines Knaben von echter, kerniger Art. Ein zweiter Martin Luther, das Schwert des Worts erschwang, und mit dem Volk im Bunde er Ruhm und Sieg errang. Es leuchtete auch der Name Petrus Palladius auf Lateinisch, aber Peter Plade auf Dänisch, der Bischof von Roskilde. Auch der Sohn eines armen Schmieds aus Jütland und von Adelsnamen strahlt Hans Fries, der Kanzler des Reiches. Er setzte Studenten an seinen Tisch und sorgte für sie, und einem vor allen gebührt Hurra und Sang. Solange ein Student von Axelsstrand das kleinste Wort kann schreiben, solange soll im dänischen Land Christian in Ehren bleiben. Da fallen Sonnenstrahlen zwischen die schweren Wolken zur Zeit des Wandels. Nun wenden wir das Blatt. Was saust und singt im großen Belt unterhalb Samsö? Aus dem Meer steigt eine Jungfrau mit tanggrünem Haar auf. Sie verkündet den Bauern, es wird ein Prinz geboren, der ein König wird, mächtig und groß. Auf dem Felde unter dem blühenden Weißdorn wurde er geboren. Nun blüht sein Name in Sage und Lied, in Burgen und Schlössern rings in weitem Umkreis. Die Börse schoss mit Turm und Spitze hervor. Rosenburg erhob sich und sah weit über die Welle hinaus. Die Studenten erhielten ein eigenes Haus, und in der Nähe steht und zeigt noch heute der runde Turm gegen den Himmel. Eine Uraniersäule sieht gegen wen, wo die Uranierburg sich stolz erhebt. Ihre goldenen Kuppeln glänzten im Mondlicht, und die Meerfrauen sangen von dem Manne darinnen, welchen Könige und die Großen des Geistes besuchten. Von Tycho Brahe, dem Kinde der Klugheit von adligem Blut. Er erhob Dänemarks Namen so hoch, dass er mit dem Sternenhimmel in allen geisteserleuchteten Ländern der Erde bekannt wurde, und Dänemark verstieß ihn. In seinem Schmerze sang er sich zum Troste, »Ist nicht ein Himmel überall, und mehr bedarf ich nicht.« Sein Lied hat das Leben des Volksliedes, wie das Lied der Meerfrauen von Christian dem Vierten. »Nun kommt ein Blatt, das du dir gründlich ansehen musst«, sagte der Pate. »Bild reiht sich an Bild, wie im Heldenlied Vers an Vers. Es ist ein Lied, so freundlich in seinem Anfang und so traurig in seinem Ende. Hier tanzt ein Königskind auf dem königlichen Schlosse. Wie reizend sieht es aus!« Auf dem Schlosse König Christians des Vierten sitzt seine geliebte Tochter Eleonore. In weiblichen Sitten und Tugenden wächst sie auf. Der vornehmste Mann des mächtigen Adels, Corsit Ulfeld, ist ihr Verlobter. Sie ist noch ein Kind, sie fühlt noch die Rute ihrer strengen Hofmeisterin. Sie klagt es ihrem Liebsten, und sie hat recht. Wie klug sie ist, wie sittsam, wie gelehrt. Sie kann Griechisch und Lateinisch, sie singt Italienisch zu ihrer Laute, sie weiß über den Papst und Luther zu reden. König Christian liegt in der Grabkapelle des Roskilder Domes. Eleonores Bruder ist König. Auf dem Schlosse zu Kopenhagen herrschen Pracht und Glanz, Schönheit und Klugheit. Vor allem glänzt die Königin selbst, Sophie Amalie von Lüneburg. Wer lenkt das Pferd so gut wie sie? Wer zeigt im Tanze Majestät wie sie? Wer spricht mit Kenntnis und Geist wie Dänemarks Königin? Eleonore, Christine Ulfeld. Der französische Gesandte sprach diese Worte. In Schönheit und Klugheit überstrahlt sie alle. Aus dem Parkettboden im königlichen Ballsaal wächst die Klette des Neides. Sie hängt sich an, sie filzt sich ein und verbreitet kränkenden Hohn. Das Bastardkind, ihre Kutsche soll vor der Schlossbrücke halten. Wo Königinnen fahren, müssen Frauen gehen. So jagen sich Geschwätz, Anspielung und Lüge, und Ulfeld nimmt in einer stillen Nacht sein Weib bei der Hand. Die Schlüssel zu dem Stadttor hat er, öffnet es. Die Pferde warten draußen. Sie reiten am Strande entlang und segeln fort hinüber nach Schweden. Nun wenden wir das Blatt, wie sich das Glück der beiden wendet. Es ist Herbst, die Tage sind kurz, die Nächte lang, es ist grau und nass, der Wind kalt und in steigender Stärke. Er saust in dem Laub der Bäume auf den Wellen, und das Laub fliegt hinüber auf Peter Oxes Hof. Er steht leer und verlassen von seiner Herrschaft. Der Wind saust hinüber nach Christians Hafen, nach Kailückes Hof. Nun ist es ein Zuchthaus. Er selbst wurde aus Ehre und Land gejagt, sein Wappen wurde zerbrochen, sein Bild an den höchsten Galgen gehängt. So wurde sein übermütiges, leichtfertiges Wort über die gefeierte Königin des Landes bestraft. Laut heult der Wind und fährt hin über den freien Platz, wo der Hof des Oberhofmeisters gestanden hat. Nur ein Stein ist von ihm übrig geblieben. Den trieb ich wie ein Geröllstein auf das segelnde Eis hinauf, rauschte der Wind. Der Stein strandete, wo einst die von mir verfluchte Diebsinsel aufschoss. So kam er hinein in Herrn Ulfelds Hof, wo die Frau zur klingenden Laute sang, Griechisch und Latein las und stolz einherging. Nun ragt hier nur ein Stein empor mit der Überschrift, dem Verräter Corsitz Ulfeld sei ewig Scham und Schande. Aber wo ist sie nun, die vornehme Frau? »Hui, hui«, pfeift der Wind mit schneidender Stimme. Im blauen Turm hinter dem Schlosse, wo das Meerwasser gegen die grünschleimige Mauer schlagt, dort sitzt sie schon manches Jahr. In ihrer Kammer ist mehr Rauch als Wärme. Das kleine Fenster ist hoch unter der Decke. Wie niedrig, wie schlecht sitzt sich's hier. König Christians viertes verwöhntes Kind, sie, die feinste der Mädchen und Frauen. Die Erinnerung hängt Gardinen und Tapeten an die verräucherten Wände des Gefängnisses. Sie denkt an die schöne Zeit ihrer Kindheit, an die milden, strahlenden Züge ihres Vaters. Sie denkt an die prächtige Hochzeitsfeier, an die Tage des Stolzes und an die Tage der Drangsal in Holland, England und Bornholm. Und wahrer Liebe ist nichts zu schwer, und wähle Treue schämt sich nimmermehr. Doch damals war sie bei ihm. Nun ist sie allein, für immer allein. Sie weiß sein Grab nicht, niemand weiß es. Ihr ganzes Vergehen war nur ihre Treue. Sie sitzt Jahre, viele lange Jahre, aber draußen regt sich das Leben. Es steht niemals still, aber wir wollen einen Augenblick stillstehen und an sie und die Worte des Liedes denken. Dem Manne hielt sie treu den Eid in Not und großer Traurigkeit. »Siehst du dieses Bild?« sagte der Pate. »Es ist Winter, der Frost schlägt eine Brücke zwischen Seeland und Fühn. Eine Brücke für Karl Gustav, der unaufhaltsam vordringt. Plünderung, Brand und Mord, Angst und Not im ganzen Lande. Die Schweden liegen vor Kopenhagen. Es ist schneidend kalt und wirbelndes Schneegestöber, aber getreu ihrem König und sich selbst getreu stehen Männer und Frauen zum Kampfe bereit. Jeder Handwerker, Kaufmann, Student und Lehrer ist draußen auf den Wellen zu Schutz und Schirm. Man kennt keine Furcht vor den glühenden Kugeln. König Friedrich schwur zu siegen oder zu sterben. Er reitet hinauf und die Königin mit ihm, Mut und Manneszucht und Vaterlandsliebe herrschen dort. Lasst die Schweden nur ihr Leichenhemd anziehen, sich durch den weißen Schnee heranschleichen und die Stadt zu erstürmen versuchen. Da werden Balken und Steine auf sie herabgeworfen. Ja, die Frauen kommen mit Braukesseln und gießen siedendes Pech und siedenden Teer auf die stürmenden Feinde. In dieser Nacht sind König und Bürger eine einzige Macht. Und sie gewinnen Rettung und Sieg. Die Glocken läuten, der Dankgesang ertönt, der Bürger hat Adelssporen gewonnen. Was folgt nun wohl? Sieh dieses Bild. Die Frau des Bischofs Fahne kommt in geschlossener Kutsche, das darf nur der hohe, mächtige Adel. Die stolzen Junker zertrümmern den Wagen und die Frau des Bischofs muss zum bischöflichen Hof zu Fuß gehen. Ist das die ganze Geschichte? Weit Größeres wird in nächster Stunde hervorbrechen, die Macht des Hochmuts. Der Bürgermeister Hans Nansen und der Bischofsfahne reichen sich zur Tat im Namen des Herrn die Hand. Sie sprechen mit Klugheit und Redlichkeit, und es wird in den Kirchen und den Bürgerhäusern gehört. Ein Handschlag des Zusammenhaltens. Und der Hafen ist gesperrt, die Tore geschlossen und die Sturmglocken läuten. Die Macht ist dem König allein gegeben, und er bleibt in seiner Stadt in der Stunde der Gefahr. Er herrscht, er regiert über Groß und Klein. Das sind die Zeiten der Gewalt. Nun wenden wir das Blatt, und die Zeit wendet sich auch. Hallo, Halli, hallo, der Pflug ist beiseite gelegt, die Heide kann wachsen, aber die Jagd ist gut. Höre die gellenden Hörner und die gekoppelte Meute, sieh die Jägerscharen, sieh den König Christian den Fünften. Er ist jung und froh, im Schloss und in der Stadt herrscht die Lust, im Saale Wachskerzen, im Garten Fackeln und in den Straßen Laternen. Zum ersten Mal, alles strahlt in neuem Glänze, ein neuer Adel ist aus Deutschland hereingerufen und die Barone und Grafen erhalten Gunst und Gaben, nun gelten Titel und Rang und die deutsche Sprache. Da ertönt eine Stimme, so recht dänisch. Es ist eines Webers Stimme. Nun ein Bischof. Es ist Kingos Stimme. Er singt die herrlichen Kirchenlieder. Und noch ein Bürgersohn, eines Weinhändlers Sohn, tut sich hervor. Seine Gedanken leuchten in Gesetz und Recht, und auf dem goldenen Grunde seines Gesetzbuches hat der Name des Königs Dauer bis in die kommenden Zeiten. Der Bürgerssohn, der mächtigste Mann des Landes, erhalt das Adelswappen, aber mit ihm erwachsen ihm Feinde, und des Henkers Schwert hängt auf der Richtstätte über Griffenfelds Haupt. Da ertönt Begnadigung zur lebenslänglichen Haft. Sie bringen ihn auf eine Felseninsel an der Trondhjemer Küste. Mundholm, du dänisches St. Helena! Aber leicht tanzt es sich in dem Saal des Schlosses. Dort ist Glanz und Pracht, dort ist fröhliche Musik, dort tanzen Hofherren und Hofdamen. Nun kommt Friedrichs des Vierten Zeit. Sieh die stolzen Schiffe mit der Siegesflagge, sieh das rollende Meer. Ja, es kann von Großtaten von Dänemarks Ruhm erzählen. Wir erinnern an die Namen, die siegreichen Namen Seestädt und Gildenlöfe. Wir erinnern an Fitfeld, der sein Schiff in die Luft sprengte und mit dem Dannebrog gen Himmel flog, um die dänische Flotte zu retten. Wir denken an die Zeit des Kampfes, an den Helden, der aus den norwegischen Bergen zum Schutze Dänemarks hervorsprang, Peter Tordenskjöld, Donnerschild. Aus dem herrlichen Meer, aus dem stürmenden Meer donnerte sein Name von Küste zu Küste. Ein Donner erdröhnt im Geflüster der Zeit, ein Blitzstrahl schlug ein in die Zaghaftigkeit. Da sprang auf ein Bursche vom Schneidertisch, von Norwegens Küste ereilend entlief. In Wikingergeist er von neuem wach rief, übers Meer flog er trotzig und jugendfrisch. Von der Küste Grönlands kommt ein Lüftchen, ein Duft, wie aus dem Lande Bethlehem. Er meldet vom Licht des Evangeliums von Hans Egede und seinem Weibe. Die halbe Seite hier hat deshalb Goldgrund, die andere Hälfte, sie bedeutet Trauer, ist aschgrau mit schwarzen Flecken wie von Feuerfunken, wie von Seuche und Tod. In Kopenhagen wütet die Pest, die Straßen sind leer, die Türen verrammelt, ringsum sind mit Kreide Kreuze gemacht, da drinnen ist die Seuche, aber wo die Kreuze schwarz sind, sind alle tot. In der Nacht werden die Leichen fortgebracht, ohne Glockenklang. Sie nehmen von der Straße die Halbtoten mit. Die Sammelwagen rasseln, sie sind voll Toter. Aber aus der Schenkstube ertönt das hässliche Singen des Rausches und wildes Geschrei. Durch Trinken wollen sie die bittere Not vergessen. Wir wollen auch vergessen und enden, enden. Alles nimmt hier ein Ende. Hier endet das Blatt mit einer anderen Not, einer anderen Prüfungszeit für Kopenhagen. König Friedrich IV. Lebt noch, aber sein Haar ist ergraut in der Zeitenlauf. Aus dem Fenster des Schlosses sieht er hinaus in das stürmische Wetter. Es ist spät im Jahre. In einem kleinen Hause am Westtor spielt ein Knabe mit seinem Ball. Er fliegt auf den Boden. Der Kleine nimmt ein Talglicht, geht hinauf und sucht. Das Haus fängt Feuer, die ganze Straße brennt. Sieh, wie die Flammen wachsen. Da ist Nahrung für das Feuer, da ist Heu und Stroh, da ist Tran und Teer, da liegt Brennholz für den Winter. Und alles brennt. Es ist Weinen und Schreien, es ist eine große Verwirrung. In das Gedränge reitet der alte König, ermuntert, befiehlt. Mit Pulver wird gesprengt, Häuser werden niedergerissen. Nun brennt's auch im nördlichen Stadtteil. Die Kirchen brennen, St. Petri und unserer Frauen. Höre das Glockenspiel sein letztes Lied spielen. Den Zorn von uns abwende, du hoher Gott der Gnade. Nur der runde Turm steht und das Schloss steht, ringsherum rauchende Trümmer. König Friedrich liebt das Volk, er tröstet und speist sie, er ist bei ihnen, ist der obdachlosen Freund. Gesegnet sei Friedrich IV. Sieh nun dieses Blatt, sieh die goldene Kutsche mit Dienern ringsherum, mit gewappneten Reitern vorn und hinten aus dem Schlosse kommen, wo eine eiserne Kette ausgespannt ist, um zu verhindern, dass das Volk zu nah herankommt. Jeder unadlige Mann muss über den Platz entblößten Hauptes gehen. Man sieht daher nicht viele, die meisten umgehen die Städte. Da kommt einer mit gesenktem Blick, mit dem Hut in der Hand, und es ist gerade der Mann jener Zeit, den wir am lautesten nennen. Wie klärender Sturm seine Sprache erklang und kündigte Sonnenschein kommenden Tagen. Der finstere Geist wie ein Grashüpfer sprang zurück in die Zeit, die ihn einst getragen. Es ist Geist und Witz, es ist Ludwig Holberg. Die dänische Bühne, das Schloss seiner Größe, hat man geschlossen, als wäre es die Wohnung der Verächtlichen. Alle Freude ist eingesagt, Tanz, Sang und Musik ist verboten und verbannt. Nun herrscht das finstre Christentum. Der Dänenprinz, wie seine Mutter ihn nannte. Nun kommt die Zeit des Sonnenscheins, des Vogelsanges, der Freude, des Dänentums und der Lustbarkeit. Friedrich V. ist König, und die Ketten werden vom Schlossplatz fortgenommen. Die dänische Bühne ist wieder geöffnet. Es herrscht Lachen und Lust, es herrscht frohe Laune, und die Bauern reiten zur Sommerzeit in die Stadt. Es ist die Zeit der Freude, nach der Fastenzeit und Niedergeschlagenheit. Das Schöne gedeiht, treibt Blüten und Früchte in Tönen, Farben und bildender Kunst. Höre Gretis Musik, siehe Londemanns Spiel, und die Königin von Dänemark liebt das Dänische. Luise von England, so schön und mild, Gott im Himmel segne dich. Die Sonnenstrahlen singen lieblich im Chor von den dänischen Königinnen Philippa, Elisabeth, Luise. Der irdische Teil ist längst eingesagt, aber die Seelen leben, die Namen leben. Wieder sendet England eine Königsbraut, Mathilde, so jung und bald so verlassen. Von dir werden die Dichter einst singen, von deinem jugendlichen Herz und der Stunde deiner Prüfung, und das Lied hat Macht, eine unnennbare Macht über Zeiten und Menschen. Sieh den Brand des Schlosses, der Burg König Christians. Man sucht das Beste zu retten, das zu finden ist. Sieh die Leute der Insel einen Korb mit Silberzeug und kostbaren Geräten fortschleppen. Großen Reichtum birgt er. Aber plötzlich sehen sie durch die offene Tür, wo die Flammen lodern, eine Bronzebüste, die Büste Christians des Vierten. Da werfen sie die Kostbarkeiten, die sie tragen, von sich. Sein Bild drinnen ist weit mehr. Sie kennen ihn aus Ewalds Lied, aus Hartmanns herrlichen Melodien. Es liegt eine Macht in Wort und Lied, und es wird einst gar stark erklingen von der armen Königin Mathilde. Nun blättern wir weiter in unserem Buch. Auf Ulfelds Platz steht der Schandstein. Wo in der Welt erhebt sich etwas Ähnliches? Am Westtor wurde eine Säule errichtet. Wie viele gibt es davon wohl in der Welt? Die Sonnenstrahlen küssen die Geröllsteine, die Grundlage der Freiheitssäule. Alle Kirchenglocken läuten, die Fahnen wehen, das Volk jubelt dem Kronprinzen Friedrich zu. Alt und Jung trägt im Herzen und auf der Zunge die Namen Bernstorff Reventslow Kolbjörnsson. Mit strahlenden Augen und dankerfülltem Herzen lesen sie die segensspendende Inschrift auf der Säule. Der König gebot, die Leibeigenschaft soll aufhören, das Bauerngesetz in Kraft treten, damit der freie Bauer stolz und aufgeklärt, fleißig und gut werde und der ehrsame Bürger glücklich. Welch Sonnenschein, welch Sommer in der Stadt! Die Lichtgeister singen, das Gute wächst, das Schöne wächst, bald fällt der Stein auf Ulfelds Platz, aber die Freiheitssäule soll im Sonnenschein stehen, von Gott, König und Volk gesegnet. Es gibt eine alte Straße, die führt bis ans Ende der Welt. Das offene Meer, offen für Freunde und Feinde kamen. Die mächtige englische Flotte segelte herauf, eine Großmacht gegen eine kleine. Der Kampf war hart, aber das Volk mutig. Kampfeslust aus jedem Lot, hundertfach vom Tod bedroht. Es gewann die Bewunderung ferner Feinde und begeisterte Dänemarks Dichter. Wehende Fahnen mahnen noch heutigen Tags an den Schlachttag. Dänemark feiert den 2. April, den Donnerstag des glänzenden Sieges im Hafen. Jahre vergehen, eine Flotte wird im Öresund gesehen. Gilt es Russland oder Dänemark? Das wusste niemand, selbst niemand an Bord. Im Volksmund lebt eine Erzählung, dass in der Morgenstunde, als der versiegelte Befehl erbrochen und verlesen wurde, der die dänische Flotte zu nehmen gebot, ein junger Kapitän, hochherzig in Wort und Tat, ein echter Sohn Britanniens, vor den Admiral trat. »Ich schwur«, waren seine Worte, »bis zu meinem Tode für die englische Flagge in offener, ehrlicher Schlacht zu kämpfen, aber nicht hinterlistig zu überrumpeln«, und damit stürzte er sich ins Meer. Die Flotte steuert gegen Kopenhagen, doch kalt und starr der Käpt'n nun ruht, und fern dem Orte, wo die Schlacht geschlagen, aus tiefem Grund bedeckt von schwarzer Flut. Bis ihn die Strömung trieb zum Schwedenland, hier fanden Fischer ihn in heller Nacht. Als sie vom Fischzug kehrten heim zum Strand und würfelten um des Toten goldene Pracht. Der Feind stand vor Kopenhagen. Mit Flammenschrift steht es geschrieben, wir verloren die Flotte, aber nicht den Mut und den Glauben an Gott. Er demütigt, aber er richtet wieder auf. Die Wunden heilen wie in der Schlacht der Einherier. Kopenhagens Geschichte ist reich an göttlichem Trost. Gott liebt der Dänenland, der Glaube lebt dem Volke, hält treu ihn bei der Hand, fährt hin die Wetterwolke. Bald schien die Sonne wieder auf die neu gestärkte Stadt, auf reiche Kornfelder, auf Geist und Witz. Ein gesegneter Sommertag des Friedens brach an, wo durch Ohlenschlägers Kunst sich die Dichtungen farbig und herrlich wie eine Fata Morgana erhoben. Und in der Wissenschaft wurde ein großer Fund gemacht, weit größer als ein Goldhorn aus alten Zeiten. Eine goldene Brücke wurde erfunden. Die Brücke für Gedankenblitze, für alle Zeit, für jedes Volk und Reich. Hans Christian Ørsted schrieb seinen Namen dort ein. Und sieh, beim Schloss neben der Kirche wurde ein Gebäude errichtet, zu dem selbst die ärmsten Männer und Frauen gern ihr Schärflein gaben. Du erinnerst dich aus unserem Bilderbuche, sagte der Pate, der alten Steinblöcke, welche von den Gebirgen Norwegens niedergestürzt und durch das Eis bis in den Sund geführt wurden. Sie sind auf Thorvaldsens Geheiß wieder aus dem tiefen Sandgrund in marmorner Schönheit emporgestiegen. Denke an das, was ich dir gezeigt und dir erzählt habe. Die Sandbank im Meere hob sich, wurde ein Schutz des Hafens, trug Axels Haus, trug die Burg des Bischofs und das Schloss des Königs und trägt nun den Tempel der Schönheit. Die Worte des Fluchs sind verweht, aber was die Sonnenkinder freudig von einer kommenden Zeit sangen, hat sich erfüllt. So mancher Sturm ist über sie dahingefahren. Er kann wiederkommen und wird wieder über sie hinfahren. Das Wahre, das Gute und das Schöne behält doch den Sieg. Und hiermit sei das Bilderbuch geschlossen. Aber Kopenhagens Geschichte ist damit nicht zu Ende. Wer weiß, was du selbst noch erleben wirst. Häufig hat es finster ausgesehen, ein Sturm getobt, aber der Sonnenschein war nicht verweht, er bleibt, und stärker als der stärkste Sonnenschein ist Gott, er regiert mehr als Kopenhagen. Das sagte der Pate und gab mir das Buch. Seine Augen leuchteten. Er war seiner Sache gewiss, und ich nahm das Buch so froh, so stolz und vorsichtig, wie kürzlich meine kleine Schwester, als ich sie zum ersten Mal trug. Und der Pate sagte, »Du darfst gern dem einen und dem anderen dein Bilderbuch zeigen, du darfst auch sagen, dass ich es gemacht, geklebt und gezeichnet habe, aber es ist eine Lebensfrage, dass jeder sofort weiß, woher ich die Idee zu demselben erhalten habe. Du weißt es, so erzähl es.« Die Idee empfing ich von den alten Tarnlampen, gerade an dem Abend, als sie zum letzten Mal brannten und den Gaslaternen der Stadt gleich einer Fata Morgana alles zeigten, was es in Kopenhagen zu sehen gab, von dem Augenblick an, als man die erste Lampe beim Hafen angezündet, bis zu dem Abend, als sie von Tran und von Gas gemeinsam erleuchtet wurde. Du darfst das Buch allen zeigen, wem du willst, doch nur Menschen mit milden Augen und freundlicher Gesinnung. Aber kommt ein Höllenpferd, so schließe des Paten Bilderbuch. Ende von Des Paten Bilderbuch, Teil 2. Aufgenommen von www.crowwings.com.